Cibril, auf Jabrail und auf Mikael. Danach hat uns der Gesandte Allahs den Tashahud beigebracht. Dieser Hadith weist darauf hin, dass der Tashahud Fard ist. Ich entschuldige mich ganz kurz, bis zu 5 Minuten schaffe, komme ich wieder zurück. Also keine Pause. Ihr könnt eure Zeit kurz nutzen, inshallah, dafür. Textbeweise lernen, inshallah.